Liebe Leute, herzlich willkommen zur Abendlandung im Cashmere Radio mit Jean-Marie Dur am Mikrofon und heute mit einem Special zu einer ganz tollen Band aus Hoboken in New Jersey. Wenn der Ortsname Hoboken fällt, dann wissen die meisten von euch wahrscheinlich, um welche Band es heute geht. YLT, aka Yola Tango. Mit fast 40 Jahren auf dem Buckel, 16 Studioalben, zahllosen Singles, 6 Compilations, 2 Soundtracks und einigem mehr hat das Trio in seiner bewegten und vielseitigen Laufbahn selten stillgestanden. Seit 1992 besteht die Band aus Gitarrist Ira Kaplan und Schlagzeugerin Georgia Hubley, die auch ein Paar sind, sowie James McNew, der 1991 zur Band dazu stieß, noch vor Yola Tengos fünftem Album May I Sing With Me und nachdem sie bereits 14 Bassisten hinter sich hatten. Auf ihren ersten 5 Studioplatten sind eher neusige Gitarren zu hören und wir fangen in dieser Sendung mit ihrem 6. Album an, Painful von 1993, das erste, das auf Matador Records erschien. Auf Painful schlagen Yola Tango einen etwas anderen Weg ein. Es schleichen sich nämlich auch etwas ambientösere Klänge in die Musik ein. Und wir hören von dieser Platte das Stück Nowhere Near. Do you know how I feel? Das war Autumn Sweater von I Can Hear the Heart Beating as One von 1997 von Yola Tengo, über die dieses Special heute hier in der Abendlandung geht. Yola Tengo haben sich benannt nach dem Ausruf des venezolanischen Shortstop der New York Mets, Elio Chacon. Und wenn er einen Foulball fing und sie spielten ihre erste Show im Maxwell's, einer Kneipe und Konzertlocation in Hoboken in New Jersey. Dort hatten sich Ira Kaplan und Georgia Hubley 2 Jahre zuvor kennengelernt und das Maxwell's wurde zur spirituellen Heimat der Band, bis es 2013 offiziell geschlossen wurde. Während ihrer gesamten Karriere nannte die Band Hoboken ihr Zuhause und bewegte sich immer auf dem schmalen Grat zwischen Kritikerlieblingen und fast kommerziellem Erfolg. Obwohl sie nie den ganz großen Durchbruch schafften, machten sich Yola Tengo einen Ruf als eine der abenteuerlichsten Indie-Rock-Formationen der vergangenen Jahrzehnte. Wir hören jetzt 2 Stücke von ihrem Meisterwerk And Then Nothing Turned Itself Inside Out aus dem Jahre 2000 mit dem Coverfoto aus der Twilight-Serie von Gregory Crewdson. Zuerst hören wir Our Way to Fall und danach einen Ausschnitt aus dem fast 20-minütigen Night Falls on Hoboken. Thank you. try. Leaving it in less an hour with all our might. We try and make 8 hours, cause we're on our way. We're on our way to fall in love. Yeah, we're on our way to fall in love. We're on our way to fall in love. Das war ein Ausschnitt aus Night Falls on Hoboken von Yola Tengos großartigem Album And Then Nothing Turned Itself Inside Out. Der Titel des Albums stammt übrigens aus einem Zitat von Sun Ra. Der ganze Satz lautet so: At first there was nothing, then nothing turned itself inside out and became something. Da die Mitglieder von Yola Tengo allesamt fest in der Indie-Rock-Szene verankert waren, trieb ihre Liebe zur Musik die Band im Laufe ihrer langjährigen Karriere in unzählige Richtungen. In Jesse Jarnos Buch Big Day Coming aus dem Jahr 2011 wird ihre Geschichte ausführlich beschrieben. Yola Tengo sprangen von fassigem Indie-Rock zu dezenterem Folk-Rock zu Indie-Pop mit Ambient-Anleihen. Und zu noch viel mehr Experimenten und Abenteuern dazwischen. Ihr hört gerade die Abendlandung im Cashmere Radio mit Jean-Marie Dur am Mikrofon. Heute mit einem Special über Yola Tengo. Als nächstes hören wir jetzt ein Stück aus einem Soundtrack, den die Band im Jahr 2002 für eine DVD-Compilation gemacht hat, um die beeindruckenden und leicht experimentellen Unterwasserfilme des französischen Künstlers und Filmemachers Jean Painlevé musikalisch zu begleiten. Die DVD-Compilation von Criterion heißt The Sounds of Science, der Soundtrack dazu The Sounds of Science, und wir hören davon How Some Jellyfish Are Born. Thank you. film we saw from the front row. It means so much to us alone. La la. Tango ist am besten, wenn die Verstärker heruntergedreht sind und die Songs in ruhigeren Gefilden spielen. Wie bei diesem Song How to Make a Baby Elephant Float, von dem völlig zu Unrecht von einigen Kritikern als einfallslos bezeichneten Album Summer Sun, eines meiner Lieblingsalben von Yola Tango. Nichts fängt die kryptische, aber unbeschwerte Essenz von Summer Sun so gut ein wie eine Zeile aus dem eben gehörten How to Make a Baby Elephant Float. If you want to be a romantic fool, you don't have to say I love you. Just say what's in your heart, non-sequitur or not, and without even trying, find your punchline. Von dieser Platte hören wir jetzt noch zwei weitere Stücke, Don't Have to Be So Sad und Moonrock Mambo. Thank you. glove of a rock in the sky above. I'm thinking, could it be that I'm falling in love? Like a chunky or a Charleston chew, like sheet crab soup or chicken stew, like Cinderella's other shoes. I want to be next to you. Like a chia pet, like Eddie Bo, like Bobby B, like Jill Tally, like Don Cheadle. Das waren Don't Have to Be So Sad und Moonrock Mambo von Yola Tengos 2003er Album Summer Sun. Ihr hört die Abendlandung im Kashmir Radio heute mit einem Special zu Yola Tengo. Yola Tengo haben sich im Stillen als eine der erstaunlichsten und experimentellsten Rockbands der letzten 40 Jahre etabliert. Auf dem Weg durch ihre 16 Studioalben und die zahllosen Nebenprojekte hat sich das Ehepaar Hubley und Kaplan zusammen mit dem Bassisten James McNew vom neusigen Garagenrock ihrer 80er Jahre Ursprünge entfernt und sich in die entlegeneren Ecken der Musikgeschichte begeben und sind von Krautrock, Shoegaze, Ambient und sogar Bird, Baccarat, Eskim Pop und Tropicalia inspiriert worden. Ira Kaplan sagte einmal: "Es läuft alles darauf hinaus, dass wir nicht wirklich wussten, was wir taten." Wir hören jetzt Song for Mahila von I Am Not Afraid of You and I Will Beat Your Ass von 2006. Child on the day we die. Five in the search for meaning in the tears we cry. La la la la. Tonight. Das war Ashley von Yola Tengos Soundtrack zu Phil Morrisons 2005er Film Junebug. Der Soundtrack kam 2008 auf der Soundtrack Compilation They Shoot, We Score heraus, auf der auch Yola Tengos Soundtracks zu den Filmen Old Joy, Game 6 und Short Bus zu hören sind. Ihr hört die Abendlandung mit Jean-Marie Dur am Mikrofon. Heute gibt es ein Special zu Yola Tengo. Und wir machen jetzt weiter mit dem Stück The Fireside vom 2009er Album Popular Songs. Thank you. Thank you. Und noch einmal ein Soundtrackstück von Yola Tengo, diesmal für den Film Adventureland von Greg Mottola. Trotz der Anspielung des Titels auf den Funk-Klassiker von Sly and the Family Stone aus dem Jahre 1971, vielleicht die bedeutendste Elegie der frühen 70er auf den zerstörten Optimismus der 60er, ist Yola Tengo's There's a Riot Going On das seit Summer Sun ruhigste Album von der Band. Man könnte das Album als Nachahmung der Langlebigkeit von Yola Tengo selbst interpretieren. Die scheinbare Beständigkeit von Yola Tengo hat etwas Subtiles an sich und vielleicht ist There's a Riot Going On einfach nur eine Bestätigung dafür, dass diese Band in all den wirtschaftlichen, politischen und sozialen Turbulenzen immer dem Sturm trotzen wird. Wir hören jetzt von dieser Platte zwei Stücke, nämlich Ashes und Here Are You. Das waren zwei Stücke von Yola Tengos 2018er Album There's a Riot Going On. Zuerst Ashes und dann Here You Are. Dieses Abendlandungsspecial zu Yola Tengo geht jetzt dem Ende zu. Die Auswahl der Stücke für diese Sendung war sehr persönlich. Vieles habe ich jetzt nicht angespielt. Vor allem die neusigere und lautere Seite von Yola Tengo war nicht zu hören, weil ich ja in der Abendlandung eher die leiseren und subtilen Klänge vorstelle. Auch in die weite Welt von Yola Tengos Singles und EPs habe ich mich diesmal nicht vorgewagt. Das wäre eine eigene Sendung wert. Als Abschluss hören wir jetzt James and Ira Demonstrate Mysticism and Some Confusion Holds Monday von Yola Tengos bisher letztem Studioalbum We Have Amnesia Sometimes von 2020. Mein Name ist Jean-Marie Dur. Ich wünsche euch einen guten Abend noch. Ahoi und bis gleich. Thank you.